Immer wieder bezieht sich Eribon in Rückkehr nach Reims auf die Schriftstellerin Annie Ernaux. Sie schrieb bereits 1983 in La Place die Geschichte ihres Vaters auf. Das Buch erschien als Das bessere Leben auf Deutsch, blieb aber unbeachtet. Erst 2019 wurde es neu übersetzt und unter dem Titel Der Platz breit rezipiert. Genau wie Eine Frau, in dem sie ihre Trauer nach dem Tod ihrer Mutter verarbeitete. Bei beiden Erzählungen merkt man, wie sie versucht, sich ihre Eltern selbst noch einmal herzuleiten, sie quasi rückwirkend zu verstehen, nachdem sie in ihrer Jugend damit zu tun hatte, sich von ihnen abzugrenzen. Die Jugend meiner Mutter, schreibt Ernaux, bestand darin, der Bestimmung ihres eigenen Schicksals zu entfliehen. Unausweichliche Armut, die Bedrohung durch Alkoholismus und all die anderen Dinge, die einem Mädchen aus der Fabrik passieren, das schlechte Angewohnheiten hat. Es ist ein liebevoller Blick, gerade im Vergleich dazu, wie sie ihre jugendliche Perspektive auf die Mutter beschreibt. Manchmal stellte ich mir vor, ihr Tod würde mir nichts bedeuten. Anfang 2020 erschien dann die autobiografische Erzählung Ein Mann seiner Klasse des deutschen Journalisten Christian Baron. Der Autor beschreibt das Buch als einen Versuch, seinem prügelnden, saufenden Vater zu verzeihen, indem er ihn als Teil seiner sozialen Klasse begreift und anerkennt, wie sehr diese Prägung sein Leben bestimmte. Dass seine finanzielle Ohnmacht und die Erfahrungen der eigenen Kindheit ihn zu einem Tyrannen machten und dass da niemand war, der der Familie geholfen hätte.